Je weniger Schiffe im Mittelmeer, desto weniger gerettet. Für Grünen-Chefin Annalena Baerbock ist die Schlussfolgerung ganz klar. Wenn sich Deutschland aus der Mission Sophia zurückzieht, spielt das dem rechtspopulistischen italienischen Innenminister Matteo Salvini in die Hände. Bisher werden alle Menschen, die von EU-Schiffen aufgenommen werden, nach Italien gebracht. Der italienischen Regierung wird daher vorgehalten, die Schiffe bewusst abseits der Routen zu halten. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte entschieden, die Fregatte Augsburg deshalb nach der für Februar geplanten Rückkehr nach Deutschland nicht durch ein anderes Schiff zu ersetzen. Wir sehen jetzt seit etwa einem Dreivierteljahr, dass das italienische Kommando unser Schiff in die entlegenste Ecke des Mittelmeers schickt, wo es keinerlei Schmuggelbewegungen gibt und auch Flüchtlingsrouten nicht durchgehen. Das heißt, auch keine sinnvolle Aufgabe da ist. Etwa 45.000 Menschen wurden seit Beginn der Mission im Jahr 2015 im Mittelmeer gerettet. Etwa 22.500 davon allein von der deutschen Marine. Seit dem vergangenen Frühjahr allerdings kein einziger Flüchtling mehr. Das Mandat erklärte allerdings nicht die Seenotrettung zur Hauptaufgabe, sondern die Bekämpfung der Schleuserkriminalität. Rom verlagerte den Schwerpunkt der Mission zusehends dahin, das Waffenembargo gegen Libyen zu überwinden. Rüdiger Lukassen, Verteidigungspolitiker der AfD, hält die Entscheidung der Verteidigungsministerin daher für folgerichtig. Denn der eigentliche und wichtige Einsatzzweck, die libysche Küstenwache an Land und in Küstennähe auszubilden, hat nie stattgefunden. Und insofern ist das eine notwendige Konsequenz. Christdemokratin Ursula von der Leyen unterstreicht gegenüber Welt-TV, dass es nicht um einen Abbruch von Sophia gehe. Deutschland könne schnell wieder seinen Verpflichtungen im Mittelmeer nachkommen. Wir unterstützen weiter die Mission, haben auch Soldaten im Hauptquartier. Aber es muss jetzt politisch geklärt werden, was die Aufgabe dieser Mission ist. Es sei nun an den Innenministern, bis zum März eine Einigung mit Blick auf die weitere Ausgestaltung von Sophia zu suchen. Doch während der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin erklärt, der überraschende Sophia-Rückzug sei in der Bundesregierung abgesprochen worden, erklärt der angesprochene deutsche Innenminister Horst Seehofer, von allem nichts gewusst zu haben. Ich habe die Auskunft erhalten, dass das eine Entscheidung des Bundesverteidigungsministeriums ist. Ich bin nicht beteiligt worden. Der SPD-Verteidigungspolitiker Fritz Felgentreu sieht allerdings im Moratorium der Regierung nun die Chance, den Druck mit Blick auf eine Verständigung in Brüssel zu erhöhen. Und die Bundesregierung hat eine ganz klare Haltung. Die ist der Auffassung, dass die Bekämpfung der Schleuserkriminalität weitergehen muss. Und die war eben in der Vergangenheit auch immer mit der Seenotrettung verbunden. Klar ist, so Felgentreu im Deutschlandfunk, dass sich Europa hinsichtlich der Seenotrettung schnell einig werden muss.